Radio Acupe, con música fácil de escuchar. es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido, que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niña, pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, oh, oh. Que tengo. fällt so viele Tränen und Nächte voller Einsamkeit und jeder wünscht sich einen Traum voller Zärtlichkeit und manchmal reichen ein paar Worte, um nicht mehr so allein zu sein. Aus fremden Menschen werden Freunde und große Sorgen werden klein. Es gibt so viel Wege zu den Sternen und jeder sucht eine Hand, die ihn hält. Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Komm und geh auf ihn zu. Heute Nacht nicht deine Türe und öffne heute dein Herz ganz weit und lass den anderen Wärme spüren in dieser kalten Jahreszeit. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Prendi il cuore mio. Frutos.